Die Querflöte. Das war ein Scherz. So hört sich es wirklich an. Ein faszinierendes Musikinstrument, das seit Jahrhunderten die Herzen der Menschen verzaubert. Mit ihrem klaren, silbrigen Klang und der eleganten Form zieht sie die Aufmerksamkeit auf sich. Ursprünglich aus Holz gefertigt, wird sie heute meist aus Metall hergestellt, was ihren Klang noch brillanter macht. Sie gehört zur Familie der Holzblasinstrumente, obwohl sie aus Metall besteht. Ihr charakteristisches Aussehen mit dem geraden Rohr, das sich in einem rechten Winkel zur Seite dreht, macht sie unverwechselbar. Die Fingerfertigkeit, die erforderlich ist, um die zahlreichen Klappen zu bedienen und die richtigen Töne zu erzeugen, macht das Spielen der Querflöte zu einer anspruchsvollen Kunst. Vom klassischen Repertoire bis hin zu modernen Stilen wie Jazz und Pop hat die Querflöte ihren Platz in nahezu allen Musikgenres gefunden. Ihre Vielseitigkeit ermöglicht es ihr sowohl solistisch als auch in Ensemble und Orchestern zu glänzen. Von zarten Melodien bis hin zu virtuosen Passagen kann die Querflöte eine breite Platte von Emotionen und Stimmungen zum Ausdruck bringen. Das Erlernen der Querflöte erfordert Geduld, Hingabe und ein feines Gehör. Aber die Belohnungen sind unermesserlich. Die Freude am Musizieren, die Möglichkeit, sich kreativ auszudrücken und die Fähigkeit, mit einem anderen Musiker zusammenzuarbeiten, um wunderschöne Harmonien zu schaffen. Und letztendlich ist die Querflöte nicht nur ein Instrument, sondern ein Medium, das Menschen auf der ganzen Welt verbindet und sie in einer Welt voller Schönheit und Ausdruckskraft entführt.